Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge des Goldene Zeiten Podcasts, dein Podcast für mehr Selbstliebe, Zufriedenheit und Lebensglück. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und ja, wie du wahrscheinlich schon im Titel gelesen hast, geht es heute um das Thema Selbstvertrauen. Und das ist etwas, das mir ganz besonders am Herzen liegt, denn es ist unglaublich wichtig. Ja, in der heutigen Folge möchten wir als erstes klären, was ist Selbstvertrauen eigentlich? Dann möchte ich dir die Frage beantworten, warum ist Selbstvertrauen denn so wichtig? Und anschließend gebe ich dir dann 5 Tipps, wie du das Selbstvertrauen aufbauen bzw. stärken kannst. Starten wir direkt in die Folge. Also, was ist Selbstvertrauen eigentlich? Selbstvertrauen ist das Vertrauen in die eigenen Kräfte und Fähigkeiten, beziehungsweise die emotionale Bewertung und der Eindruck, den man von sich selbst hat. Lass das mal kurz auf dich wirken und vielleicht kannst du jetzt auch schon die nächste Frage beantworten, nämlich, warum ist Selbstvertrauen so wichtig? Naja, weil es einfach eine Basis für ein gesundes Selbstbewusstsein ist und Selbstbewusstsein ist unglaublich wichtig, um Ziele zu erreichen und Erfolg zu haben, denn Erfolg ist das Erreichen eines selbstgesetzten Ziels und wenn du dir das selbst nicht zutraust, wenn du nicht dieses Vertrauen in deine eigenen Kräfte und Fähigkeiten hast, dass du ein bestimmtes Ziel erreichen kannst, naja, dann wirst du es höchstwahrscheinlich auch nicht erreichen. Und weiterhin ist Selbstvertrauen auch noch eine Voraussetzung für eine gute Beziehung zu dir selbst und weiterführend dann für Selbstliebe. Da wollen wir ja hin. Okay, jetzt haben wir geklärt, was Selbstvertrauen eigentlich ist und warum man das braucht. Kommen wir nun zum ersten Tipp. Und der wäre Stärken kennenlernen. Und dafür möchte ich dich bitten, mal deine Stärken und Schwächen aufzuschreiben. Achte dabei bitte darauf, dass es mehr Stärken als Schwächen sind. Und falls dir irgendwann keine Stärken mehr einfallen, dann kannst du gerne Freunde oder Familie fragen und die werden dir dann bestimmt noch etwas nennen können. Ja, Stärken, das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Zum Beispiel, ich kann gut mit Menschen umgehen, ich kann gut zuhören, ich kann gut schreiben, ich kann mich gut ausdrücken, ich bin gut im Umgang mit Zahlen. Was auch immer, schreib dir circa 3 bis 5 Stärken auf. Und Schwächen darfst du natürlich auch aufschreiben, aber wie schon gesagt, achte darauf, dass es mehr Stärken als Schwächen sind. Im nächsten Schritt schau dir dieses Blatt Papier mit deinen Stärken und Schwächen dann an und akzeptiere es. Werde dir darüber bewusst, dass es okay ist, dass du Schwächen hast. Aber sei auch stolz auf deine Stärken, denn die machen dich zu etwas Besonderem. Und dann im nochmal nächsten Schritt, überleg dir, wie du diese Stärken gut nutzen kannst. Du kennst jetzt deine Stärken und jetzt gilt es, diese sinnvoll einzusetzen und zu nutzen. Kommen wir zu Tipp 2. Dieser lautet, Gedanken beobachten und hinterfragen. Dieser Tipp sagt eigentlich schon alles. Am besten, du nimmst dir mal einen Tag Zeit und beobachtest einfach mal deine Gedanken. Was denkst du denn so den ganzen Tag über? Ist das sowas wie, oh, hier hatte ich schon wieder einen Misserfolg und alles ist kacke und der mag mich jetzt bestimmt nicht mehr und ich bin eh voll doof und die anderen sind viel schlauer und schöner als ich und bla bla. Ist das sowas oder ist es eher so, ich habe so richtig Lust auf diesen Tag. Ich werde heute alles erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin voller Motivation und Energie. Ich freue mich einfach, dass ich auf dieser Welt bin. Und wahrscheinlich merkst du gerade schon diesen Kontrast. Und ja, ich möchte dich bitten, dich wirklich mal selbst zu beobachten. Was denkst du so den ganzen Tag? Und wenn es eher so ist wie Ersteres, das, was ich beschrieben habe, da ist ganz besonders wichtig, hinterfrage diese Gedanken. Stimmt das? Bist du hässlich und nicht erfolgreich und dumm? Stimmt das? Bist du nicht wertvoll? Und wenn du diese Frage, bin ich wertvoll, nicht mit Ja beantworten kannst, dann sage ich dir jetzt mal was. Du bist wertvoll und du bist gut genau so, wie du bist. Und lass dir bitte von niemandem etwas anderes einreden, denn das stimmt nicht. Du bist gut, so wie du bist. Glaub mir das bitte. So, Glauben ist schon mal ein guter, ist schon mal ein gutes Stichwort, denn Tipp Nummer 3 handelt von Glaubenssätzen. Ich möchte, dass du neue Glaubenssätze installierst und diese zu deiner Realität werden lässt. Das können solche Glaubenssätze sein, wie zum Beispiel: Ich vertraue mir selbst. Ich lebe im Hier und Jetzt. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin stark. Ich kann mein Leben formen, wie ich es möchte. Du kannst dir gerne auch andere positive Glaubenssätze ausdenken. Und dann möchte ich dich bitten, diese aufzuschreiben, sodass du sie mehrmals am Tag siehst. Und irgendwann, das wirst du merken, da wird es mehr und mehr zu deiner Realität. Und da wollen wir hin. Denn wenn du positiv denkst und von dir selbst sagst, ich bin stark oder ich bin gut, so wie ich bin, dann wird sich dein Selbstvertrauen steigern. Und das wollen wir ja. Okay, kommen wir nun zu Tipp Nummer 4. Das ist ein bisschen anders als der davor. Er besagt, verlasse deine Komfortzone. Lass es wieder kurz auf dich wirken. Verlasse deine Komfortzone. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du mutig sein sollst und darfst. Mach Dinge, die dir vielleicht nicht so leicht von der Hand gehen und für die es dich Überwindung kostet. Probier neue Dinge aus und ja, wie schon gesagt, sei mutig. Es lohnt sich. Denn wenn du immer wieder deine Komfortzone verlässt, dann wirst du feststellen, hey, ich kann ja viel mehr als das, was ich eigentlich von mir denke. Und das ist ein großartiges Gefühl, glaub mir. Damit wirst du wieder dein Selbstvertrauen stärken. Okay, kommen wir zu Tipp Nummer 5. Das ist der letzte Tipp. Und der besagt, dass du dir Menschen suchen sollst, die viel Selbstvertrauen haben. Da kannst du einmal Leute in deinem Umfeld suchen. Zum Beispiel, vielleicht bewunderst du deine Mama oder deine Schwester oder deinen Onkel um ihr gutes Selbstvertrauen. Dann kannst du mit ihnen sprechen und sie fragen, was hilft dir dabei, so selbstbewusst zu sein? Und dann kannst du von ihnen vielleicht nochmal gute Tipps bekommen. Oder du suchst dir Menschen im Internet. Zum Beispiel Instagram ist dafür ein wundervolles Tool. Denn, naja, Social Media wird ja immer ein bisschen kritisiert, ich weiß. Und Social Media ist in der Tat eher negativ zu betrachten, wenn man es nicht richtig nutzt. Denn die meisten Menschen folgen irgendwelchen Stars und denken sich dann nur, wenn sie durch die Bilder scrollen, die oder der ist ja viel schöner als ich und viel schlauer und macht so viele Reisen und das Leben von denen ist großartig und meins ist kacke. Aber man kann Instagram auch anders nutzen, denn es gibt ganz tolle Persönlichkeiten auf Instagram, die sich zum Beispiel auch mal in Momenten ablichten, in denen sie nicht perfekt aussehen und die wertvolle Texte schreiben und anderen dazu ermutigen, an sich selbst zu glauben. Und ja, vielleicht kannst du das mal ein bisschen überdenken, deine Art, Social Media zu nutzen. Ich hoffe, ich habe das verständlich ausgedrückt. Und ja, jetzt würde ich gerne noch eine Zusammenfassung machen und dann sind wir auch schon durch. Also, was ist Selbstvertrauen nochmal? Selbstvertrauen ist das Vertrauen in die eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Warum brauchen wir das? Um Ziele zu erreichen und um eine gute Beziehung zu uns selbst zu haben, beziehungsweise Selbstliebe zu empfinden. Tipp Nummer 1, Stärken kennenlernen. Tipp Nummer 2, Gedanken beobachten und hinterfragen. Tipp 3, neue Glaubenssätze installieren. Tipp 4, Komfortzone verlassen. Und Tipp 5, Menschen mit viel Selbstvertrauen kennenlernen oder von ihnen lernen. Das geht einmal im Umfeld und im Internet. Okay, dann sind wir auch schon am Ende der Folge. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ja, ich freue mich, wenn du in die nächste Folge auch wieder reinschaust und ich hoffe, dass du jetzt etwas für dich mitnehmen konntest und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ja, bis zum nächsten Mal beim Goldene Zeiten Podcast. Dein Podcast für mehr Selbstliebe, Zufriedenheit und Lebensglück. Tschüss!